Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schon wieder sind wir da und melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht, Freithemennacht. Gerne könnt ihr also anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder ihr mailt domian@wdr.de. Und die ersten Anrufer heute, Anrufer, sind Martin und Nicole. Hallo, ihr beiden. Hallo, Domian. Dann spreche ich dann spreche ich zuerst mit Martin. Ja, genau. Ja, Martin, ich rufe über das Handy an. Hörst du mich? Ja, ich höre dich gut. Gut, wunderbar. Es geht um das Thema Alkohol. Halt, langsam jetzt. Erstmal, du bist 28 Jahre alt und genau, Nicole ist in deiner Umgebung. Ja, sie sitzt mir gegenüber. Sie ist 24 Jahre alt. Sie ist 24 Jahre alt. Genau. Gut. Mhm. Können wir zu dritt sprechen oder musst du den das Handy rüberreichen? Ich kann mal einen Lautsprecher anmachen. Nee, ich lieber nicht. Das klappt mit der Verbindung, aber... Nein, lieber keinen Lautsprecher. Das ist eine schlechte Qualität. Fangen wir beide mal an zu reden. Ja, es geht um das Thema Alkoholismus. Und zwar, es fing alles im Jahre 2010 an. Da ist mein Vater gestorben, bereits auch an Alkoholismus. Und, ja, wie soll ich sagen? Zwei Monate später wurde dann klar, dass meine Mutter Darmkrebs hat. Mhm. In dem Moment hat sich dann noch meine Ex-Verlobte von mir getrennt gehabt. Mhm. Samt Kind, mit allem drum und dran. Mit Kind? Und es war eine schwere Zeit. Ihr habt ein gemeinsames Kind? Nein, es war ihr Kind. Aber okay. Mhm. Ich habe ihn trotzdem sehr, sehr gerne gehabt. Mhm. Also da hat das Schicksal voll zugeschlagen bei dir. Ja, so kann man das sagen, Domian. Mhm. Und dann fing es dann eben an mit dem Alkoholismus. Das war erst am Wochenende mal und dann wurde es immer stetig mehr. Dann mal mitten in der Woche und dann jeden Tag irgendwann. Mhm. Und wie ist es heute? Ich muss dazu sagen, wir haben uns wieder vertragen gehabt, diese Ex-Frau und ich. Wir sind dann wieder zusammengekommen und... Das ist aber nicht Nicole, die jetzt neben dir sitzt. Nein. Mhm. Und wir sind dann wieder zusammengekommen, haben nochmal 4 schöne Jahre gehabt und dann kam es zur endgültigen Trennung. Ja. Also die hat mich dann über Nacht verlassen. Sie hat gemeint, sie geht eine Freundin besuchen und ist dann wirklich abgehauen über Nacht. Ja. Wir haben jetzt auch Gerichtsverfahren am Hals und alles Mögliche und gut, das ist ein anderes Thema. Meine Frage, du vergisst meine Frage nicht, wie das heute mit dem Alkoholismus ist. Eben, genau. Und das Problem an der ganzen Sache ist, ich habe jetzt seit einem Jahr eine neue Frau. Nicole. Genau, Nicole. Mhm. Und das Problem ist, ich konnte die ersten Wochen, Monate, aufgrund dessen, weil ich auch Arbeit hatte und so weiter, ich hatte ein gefestigtes Leben, und ich konnte es einigermaßen vor ihr verbergen, so will ich jetzt mal ausdrücken, mhm. So. Was Alkohol betrifft. Ja. Auf die Frage zurückzukommen, ich höre daraus, dass du heute immer noch heftig säufst. Was ist heftig? Ich habe 4 Bier getrunken. Wie viel trinkst du so am Tag? Eigentlich gar nicht. Also es gibt bei mir Phasen, wo ich dann wirklich mal eine Woche Pause mache, komplett mit dem Alkohol. Mhm. Aber wenn ich dann trinke, dann sind es dann 8 Bier. Und das ist mal Quantum. Nach 8 Bier bin ich dann, ja, stramm. Mhm. So, am Anfang hast du es Nicole verheimlicht. Ja. Wie und wann ist es rausgekommen? Das hat sich so im Laufe der Zeit entwickelt. Sie kam öfters bei mir abends vorbei, ohne Anmeldung. Mhm. Und dann standen eben Bierflaschen hier und etc. Und ja, dann musste ich mir halt gewisse Fragen gefallen lassen. Und das Problem ist, wie soll ich das erklären? Ich bin ein bisschen nervös, Domian. Macht nichts. Wir kriegen das schon hin. Wie hast du denn richtig dann ihr die Wahrheit gesagt? Eigentlich nicht. Du sagst jetzt gerade in diesem Moment die Wahrheit? Ihr auch? Ja, sie sitzt mir gegenüber. Ja, sie hört das jetzt zum ersten Mal, was du sagst. Du hast es ihr noch nie so richtig erklärt. Nein, nein, also ich war auch bei der Diakonie aufgrund, ich muss ganz ehrlich sagen, aufgrund ihres Drängens. Ich selbst wäre nie zur Diakonie gegangen, um Hilfe zu suchen. Okay, dann hat sie das schon kapiert, um was es geht. Ich schlage mal vor, Martin, gib mir doch einfach mal die Nicole und unterhalte ich mich eine Weile mit ihr und wir beide sprechen gleich weiter. Mach ich. Dürfte ich nur einen Satz noch sagen? Ja, klar. Aufgrund dessen, weil sie so einen Drängen gehabt hat, bin ich zur Diakonie gegangen. Mhm. Und es war eine Stunde pro Monat bei der Diakonie zwecks Suchthilfe. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese eine Stunde pro Monat, das war einfach zu wenig. Die Ansätze waren gut, die waren wirklich gut, mhm. aber mhm. es hat mir und der Situation nicht viel geholfen. Okay. Und das Problem ist, meine Freundin ist jetzt im 9. Monat schwanger und ja. Mhm. Gut, jetzt gibst du mir die Nicole mal bitte. Ja, okay. Schatz. Ja, hallo. Hallo Nicole, ich freue mich, dass du ans Telefon gehst und dass wir beide miteinander reden können. Ja, jetzt ist der Martin ja ein bisschen aufgeregt gewesen und hat das gar nicht so, vielleicht noch nicht so ganz klar erklärt. Du weißt aber hundertprozentig, was los ist mit ihm. Ja, was heißt hundertprozentig? Wie gesagt, der Alkohol steht halt sehr, sehr zwischen uns. Mhm. Wie macht sich das bemerkbar, dass dieser Alkohol zwischen euch steht? Wie magst du das? Na, es gibt jedes Mal Streit. Also eigentlich immer, wenn er getrunken hat, weil dann ja sagt er viele Sachen, die sehr verletzend für mich sind, mhm. eben auch in Bezug auf diese Ex-Freundin, was er schon angesprochen hat und mhm. Ja auch jetzt, was unser Kind eben angeht, da kommt eben auch öfter mal, ja, ich habe dir doch gesagt, du kannst abtreiben, dies und das ist verletzend, wenn man das dann hört. Natürlich, ne? Natürlich. Du bist im 9. Monat, das heißt, das eben. Kind kommt ist unmittelbar vor der Geburt und dann will man sowas nicht hören. Eben. Wie oft ist der denn derartig betrunken, dass er sowas sagt? Das ist eigentlich jede Woche. Jede Woche einmal? Es kommt drauf an. Also es war mal eine Zeit, da war es wirklich alle 2 Wochen. Da hat er eben mal was getrunken. Mhm. Und anfangs ging das auch noch, aber wirklich so nach dem, ich sag mal, 6., 7. Bier merkt man, wie die Stimmung von noch relativ entspannt zu aggressiv wechselt. Mhm. Er hat gerade gesagt, er trinkt so 8 Flaschen Bier maximal. Naja, das stimmt nicht. Können auch mehr sein. Können auch mehr sein. Wie viel hat er heute getrunken? Er hat gerade was von 4 gesagt. Stimmt das wiederum? Nee. Er hat mehr getrunken. Also wir waren heute auf einer Geburtstagsfeier. Mhm. Und ich meine, gut, da trinkt man eben 2, 3 Bier. Und statt es dann eben dabei zu belassen, musste man eben nochmal in den Laden gehen und nochmal Bier holen. So, und ist jetzt eben auch schon wieder das 3., seitdem wir zu Hause sind. Und du bist stinkesauer. Ich find's nicht toll. Kann ich gut verstehen. Wir haben auch noch getrennte Wohnungen. Also ich bin jetzt eigentlich wegen dem Anruf nur noch da geblieben, mhm. sonst wäre ich dann auch los. Mhm. Hast du das Gefühl manchmal, Nicole, dass deine Liebe zu ihm Schaden nimmt durch den Alkohol? Naja. Ein bisschen schon. Ja. Man sagt, schon etwas. Ja, ja. Also, man spricht das nicht so gerne aus, aber das ist ja auch verständlich, wenn das so ist, wie du es gerade beschrieben hast. Das macht man ja auch gerne, nicht gerne auf Dauer mit. Was forderst du, was verlangst du von ihm? Was erhoffst du dir von ihm? Ja, ich erhoffe mir eigentlich, dass das mit dem Alkohol wirklich wieder zurückgeht. Und ich bin ja auch, eigentlich diskutieren wir jeden Tag schon, weil ich so drauf dränge, dass er wieder arbeiten geht. Mhm. Er ist jetzt seit Januar oder Februar zu Hause. Mhm. Was hat er vorher gearbeitet? Garten- und Landschaftsbau. Okay. Mhm. Und hat die Arbeit aber auch aufgrund von Alkohol verloren. Mhm. Und Also weil er eben betrunken zur Arbeit gekommen ist oder noch eine Fahne hatte vom. Dann ist die Sache schon sehr schlimm. Ja. Dann ist eben. Die Sache schon sehr schlimm. Du hoffst, dass er arbeiten geht. Schlägst du ihm dann auch vor, dass er in eine Therapie geht? Ja, das habe ich auch schon ganz oft, habe ich gesagt, hier Entgiftung und wie gesagt, wir waren bei der Suchtberatung, da bin ich auch mit hingegangen, um ihn zu unterstützen. Dann ist er auch alleine hingegangen. Aber es hat alles nicht so wirklich Wirkung gezeigt. Hast du ihm schon mal irgendwelche Konsequenzen angedroht? Ja. Welche Konsequenzen? Also ich habe schon mal zu ihm gesagt, wenn das so weitergeht, dann sehe ich da für uns keine Zukunft mehr. Und ich glaube, das meinst du ernst, ne? Ja, weil ich ja nicht nur an mich, sondern auch an das Kind denken muss in dem Moment. Ich bin komplett auf deiner Seite, Nicole. Komplett. Und ich werde jetzt gleich mit ihm reden. Ich möchte dir aber noch sagen, dass ich das komplett verstehe, was du sagst. Ja. Und dass du auch das Recht hast, ihn unter Druck zu setzen. Na, das ist eben, weil ich war auch mal alleine bei der Diakonie. Ja. Und habe mich mal mit einer unterhalten, weil die haben was von Co-Abhängigkeit erzählt. Mhm. Und da dachte ich, was ist jetzt Co-Abhängigkeit? Und da hat die mir eben auch Ratschläge gegeben und hat eben auch gesagt, ich soll nichts schönreden und wirklich ihn immer damit konfrontieren. Und ja, und du musst dann ihm auch eine Konsequenz androhen. Und die musst du dann auch durchziehen, damit er kapiert, dass du es ernst meinst. Nur drohen und dann hinterher so weitermachen wie bisher, das funktioniert nicht. Ja. So, Nicole, jetzt gibst du ihn mir bitte nochmal. Von dir verabschiede ich mich schon mal und hoffe, dass ich vielleicht ein bisschen Zugang zu ihm finde und dass ihr ein besseres Leben führt. Das hoffe ich auch. Ja, dann gib ihm mir mal. Tschüss, Nicole. Alles Gute. Okay, tschüss. Dankeschön. So, Martin. Hallo. Ja, Martin. Ja. Das war ja nun glasklar, ganz deutlich, was deine Freundin gerade gesagt hat. Ja. Und wir müssen jetzt nicht um einen heißen Brei reden. Es gibt nur eine einzige Lösung. Die Lösung heißt, du gehst in eine Entgiftung, in eine Therapie. Aber, Domian, eine Frage nur. Ich weiß, du hast eine begrenzte Zeit, aber eine Frage nur. Meine Verlobte kommt mir immer damit Alkoholismus. Und wie soll ich sagen, mein Vater ist im Alkoholismus gestorben, der war 20 Jahre lang Alkoholiker. Und ich habe das damals bei ihm gesehen, der hat gezittert und der brauchte morgens erstmal einen Flachmann, dass er überhaupt wieder funktioniert. Okay, du meinst, du bist und nicht so derart betroffen. Nein, also ich habe Martin, ich sag dir Folgendes. Ich zitter nicht. Okay, dann lass es sein. Dann lass den Alkohol ganz sein. Lass es komplett sein von heute auf morgen. Wie soll ich das machen, wenn da Probleme auftauchen? Gerade jetzt, wo das Kind kommt so, dann meinst du, du kannst deine Probleme mit Alkohol lösen. Gerade jetzt, wo das Kind kommt. Probleme haben Schwimmflügel. Bitte? Probleme haben Schwimmflügel. Verstehst du mich? Ja, ich verstehe dich, Martin, aber was reden wir? Probleme, Domian, haben Schwimmflügel. Ich weiß, sie schwimmen immer oben, egal wie viel du trinkst. Das ist mir klar. Ja, eben. Also nochmal zu dem Alkoholismus. Alkoholismus hat viele, viele Masken, viele Gesichter. Dann bei deinem Vater war es so, bei dir ist es so. Ich halte dich für einen Alkoholiker, wie du dich beschrieben hast und wie deine Freundin dich beschrieben hast. Wenn du so ganz groß sagst, ne, ich brauche das gar nicht und ich bin kein Alkoholiker, dann lass es komplett sein von heute auf morgen. Ich appelliere also auch ganz radikal. Ja, na was sonst? Auch nicht ein Bier. Ich glaube nur, dass du das nicht schaffst, so wie ich das gerade gehört habe. Deshalb ist mein Appell, geh in eine Therapie. Ich appelliere an dein Verantwortungsgefühl. Du bekommst ein Kind. Willst du besoffen in der Ecke liegen, wenn ein Kind geboren wird? Natürlich nicht. Ja, willst du deinem Kind ein Vorbild sein irgendwann? Irgendwann ist das Kind groß. Wenn du ein Vorbild sein willst, dann musst du dich von diesem... Selbstverständlich, ich möchte, dass meine Tochter auf mich stolz ist. So, das ist ein Wort, Martin. Die eine schöne Kindheit hat. So, Martin, das ist ein Wort. Dann mach was, dann unternimm was. Spring über... Also du würdest empfehlen, eine Therapie. Absolut. Spring über deinen eigenen Schatten, mach eine Therapie, lass dich beraten, wir geben dir gleich noch ein paar Sachen an die Hand und dann unternimm was. Das wäre nett. Aber Domian, eine Frage nur, wie soll ich das machen? In ungefähr 3 Wochen kommt das Kind auf die Welt. Mhm. Und wenn ich dann in der Therapie bin, ich meine, ich muss mir schon bei der Diakonie einiges anhören, was das betrifft. Entgiftung und so weiter. Mhm. Und ich wäre nicht mal bei der Geburt dabei. Weißt du, Martin, ich glaube, die Nicole wäre da gar nicht so schlimm. Oder sind das nur Ausreden? Bitte? Oder sind das nur Ausreden, die ich hier vielleicht für mich selbst suche? Das finde ich. Das glaube ich. Ich glaube, die Nicole würde sagen, du brauchst nicht dabei sein. Ich bin glücklich, wenn du in eine Therapie bist und kommst trocken. Hat sie schon gesagt. So, ja. Siehst du. Dann kommst du trocken raus. Es gibt gar keine andere Alternative. Du bist junger Vater. Du hast eine Frau, die du liebst. Mach es für dich, für dein Leben, für dein Kind, für deine Familie. Du kannst nur gewinnen. Wenn du es nicht machst, wirst du verlieren. Klare Ansage. Okay. So, und jetzt ruft dich meine Psychologin, die Alexandra, zurück und gibt dir noch ein paar Adressen an die Hand, wo du dich schnell hinmelden kannst, direkt schon morgen früh, okay? Das wäre nicht dumm, ja. Ich drücke. Dürfte ich noch ein Autogramm von dir bekommen? Ja, du kannst der Alexandra gleich deine Anschrift sagen und dann notiert sie das. Okay, ich danke dir vielmals. Ich drücke dir und euch die Daumen, dass es klappt. Danke. Und wenn du es willst. Ich auch noch eine schöne Sendung. Und wenn du willst, wird es klappen, ich bin ganz sicher. Ich hoffe es. Viel Glück. Tschüss. Ja auch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, Martin. Ciao. Und hier ist die Steffi. Steffi ist 34. Guten Morgen, Steffi. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Steffi. Freue mich, dass du da bist. Über was reden wir beide? Wir reden über meine Histaminintoleranz. Die ich jetzt bekannt seit einem Jahr ungefähr habe. Also es war ein schleichender Prozess. Ich habe immer Übelkeit gehabt und wusste gar nicht warum und habe Hautausschläge bekommen. Mhm. Oh, ich bin ein bisschen aufgeregt. Egal, red einfach mal los, das funktioniert schon. Ja, und dann wurden halt sämtliche Tests bei mir gemacht und dann wurde halt festgestellt, dass ich auf gewisse Obstsorten, Gemüse und so weiter allergisch bin. Mhm. Und wurde erstmal praktisch falsch behandelt. Diese Histaminintoleranz ist jetzt erst seit kurzem bekannt. Und meine Ärzte sind auch ziemlich ratlos, weil es kennt sich nicht jeder damit aus. Obwohl, ist das nicht sehr verbreitet? 1% in Europa sollten es haben. Mhm. Also in welchen Lebensmitteln ist dieser Stoff denn enthalten? Eigentlich in jedem. Beim einen halt mehr. Tomaten zum Beispiel sind hochhistaminhaltig, Essig. Mhm. Und Lebensmittel, die frisch verarbeitet sind, sind am besten. Also das heißt, wenn ich mittags was koche, kann ich das noch essen. Mhm. Also meistens sind es dann Kartoffeln, Nudeln, Reis. Die haben sehr wenig Histamin. Wenn ich das dann aber abends nochmal aufwärmen möchte, hat es schon zu viel Histamin gebildet und dann sollte ich das nicht mehr essen. Wenn du dann zu viel Histamin zu dir nimmst, was genau passiert? Du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet. Was passiert mit deinem Körper? Ja, also ich will regelrecht an, ich krieg Hautausschläge, manchmal auch Atemnot. Hautausschläge am ganzen Körper? Am ganzen Körper. Es sieht aus, als ob ich in die Brennnessel reingefallen wäre. Mhm. Und meine Augen schwillen auch an. Mhm. Atemnot, sagst du? Atemnot und dann meistens auch starke Kreislaufprobleme, bei kleinster Anstrengung dann auch. Also es reicht schon, wenn ich die Treppen in den zweiten Stock laufe, dann habe ich sofort Kreislaufprobleme. Gibt es da ein Gegenmittel, das du dann nehmen kannst? Es gibt nur Antihistaminika, die wirkt schon. Man muss es halt täglich einnehmen und es unterdrückt halt nur das Histamin, was ich praktisch zu viel aufgenommen habe. Mhm. Wenn du dann so einen Histaminanfall bekommst, wie lange hält der an? Meistens gehe ich sofort ins Krankenhaus und kriege dann Cortison gespritzt. Ach, so schlimm ist es, dass du ins Krankenhaus gehst? Ja, wenn der Hals zuschwillt, dann ist es ganz gefährlich. Also wenn es nur Hautausschlag ist, dann versuche ich das zu Hause selbst mit dem Antihistaminikum hinzubekommen. Und wenn wirklich mein Hals zuschwillt, dann muss ich ganz schnell in die Klinik. Ja, weil du sonst erstickst. Genau, richtig, ja. Mhm. Und also das kann dann zum anaphylaktischen Schock führen. Ja, genau. Und Cortison hilft dann. Ja, nur ist das natürlich dann auch sofort. Wahrscheinlich kriegst du dann eine ordentliche Dosis Cortison verabreicht. Richtig, ja. Nur ist das ja auch kein Dauerzustand. Das geht ja nicht. Du kannst ja nicht ständig Cortison nehmen. Nee, das geht auch nicht. Also es ist nicht möglich. Ich kann auch zu Hause keine Tabletten Cortison nehmen, weil auf diese Konservierungsstoffe, die in den Tabletten sind, bin ich auch allergisch. Ach, das was heißt, auch wieder mit der Histaminintoleranz zusammenhängt. Das heißt, du kriegst das, du bekommst das Cortison dann intravenös direkt verabreicht. Genau, richtig. Mhm. Ja. Wie oft warst du wegen eines solchen Anfalls schon in der Klinik? Ach, das kann ich nicht mehr zählen. Das kann ich wirklich nicht mehr zählen. Das ist schon sehr oft vorgekommen. Aber das heißt, dein ganzes Leben ist dann ja enorm eingeschränkt. Du bist ja nur im Überlegen, was kann ich essen, was darf ich zu mir nehmen? Ja, es ist ja mit dem Essen, sage ich mal, kann man es ja selbst noch einigermaßen kontrollieren. Mhm. Aber es ist halt auch so, wenn ich zum Beispiel in ein Kleidergeschäft reingehe, die Kleidung ist imprägniert und diese Stoffe, also ich kann damit gar nicht in Kontakt kommen. Das heißt, ich kann ja den Kleiderständer einfach mal durchgucken, was gibt's da Schönes. Mhm. Da kriege ich sofort diese Kontaktreaktion, meine Haut platzt auf ist und mir wird dann auch ziemlich schnell übel. Ist denn in diesen Stoffen, in der Imprägnierung auch Histamin? Nee, das sind, denke ich mal, Konservierungsstoffe. So genau kann ich dir das jetzt nicht sagen. Das wäre ein zusätzliches Problem. Ja, noch dazu. Ach so. Das hat mit dem Histamin nichts zu tun. Weiß ich nicht. Hat man dir noch nicht so richtig erklärt? Nee. Ist ja eigentlich auch ein Ding, das musste dir eigentlich ein Arzt richtig erklären, wie die Zusammenhänge sind zwischen den Kleidungen, den Konservierungsstoffen an den Kleidungen und der Tomate zum Beispiel. Ja, das stimmt, aber die Ärzte sind auch ein bisschen überfordert mit mir. Wie lebst du denn zurzeit? Wie stelle ich mir dein Leben vor? Also es ist jetzt so schlimm geworden, dass ich arbeitslos geworden bin, weil ich aufgrund von meiner ich hatte letztes Jahr einen Bandscheibenvorfall und der kann gar nicht richtig behandelt werden, weil ich gar keine Medikamente vertrage. Mhm. Und normalerweise kann man das hinbekommen mit Medikamenten, bei mir halt nicht. Und es ist wirklich, ein Tag geht's mir gut, das kann aber von einer Minute auf die andere, kann's mir dann wieder schlecht werden, weil ich mich vielleicht körperlich zu sehr angestrengt habe. Und das ist dann wirklich so, dass mir richtig schlecht wird. Ich muss mich dann hinlegen. Mhm. Und deswegen bin ich auch ziemlich verzweifelt, weil ich möchte eigentlich wieder am Leben teilnehmen. Mhm. Also ich bin erst 34. Naja, ich möchte wieder ganz normal arbeiten. Ich war vorher im Verkauf. Ja. Und das möchte ich eigentlich auch wieder machen. Na klar. Bist du in einer Beziehung? Ja. Belastet das die Beziehung? Ja, wobei mein Partner sehr rücksichtsvoll ist. Ja. Kinder habt ihr keine? Doch. Doch. Eins, aber ist schon groß. Ah ja. Wie groß ist das Kind? 18 ist er schon. Oh. Du bist 34, da hast du früh angefangen. Ja. Ja. Ich stelle mir eben auch vor, was wir gerade besprochen haben, dass du einen sehr komplizierten Speiseplan dir zusammenstellen musst, damit du das Histamin so weit wie möglich reduzierst. Kompliziert eigentlich nicht. Ich nenne immer sehr spartanisch. Also wenn du meinen Teller siehst, dann denken andere lieblos hergerichtet. Aber für mich ist es einfach das Beste. Also ich koche mir dann ein paar Eier ab mit ein paar Kartoffeln, vielleicht noch in Butter, ein bisschen angebraten für den Geschmack und ja. Dann bist du doch wahrscheinlich mittlerweile schon spindeldürr, oder? Nein, nee. Das bin ich nicht. Durch diese Histaminintoleranz kriege ich auch ständig solche Wassereinlagerungen. Ach so, mein Gott. Und das heißt, mein Gewicht schwankt, also heute wiege ich mal 85 und den nächsten Morgen sind es dann schon wieder 89. Mhm. Das geht bei mir rucki-zucki. Hast du denn das Gefühl, Steffi, das ist ja etwas Komplexes bei dir, hast du das Gefühl, in wirklich guten medizinischen Händen zu sein? Nee. Nee, das Gefühl habe ich nämlich auch. Wenn man dir das nicht mehr erklärt, dass du keine Kleidung anfassen kannst und dass es dann auch wieder losgeht, heißt das für mich, dass noch nicht mal eine umfangreiche Diagnostik vorgenommen wurde. Ja, so denke ich das auch, ja. Es gibt ja nur Spezialkliniken genau für diese Art der, ich glaube, das fällt alles unter dem Stichwort Allergie und Allergien. Mhm. Lebst du in einer größeren Stadt? Ja. Ja. Steffi, ich mache mal folgenden Vorschlag. Wir werden uns jetzt mal ein bisschen schlau machen im Hintergrund, ob wir was finden für dich. Und ich frage das Publikum auch, wer vielleicht eine gute Klinik, einen guten Facharzt weiß für den Fall, den Steffi jetzt von sich beschrieben hat. Bitte mailt. Ach, das wäre sehr lieb. Bitte mailt uns doch unter domian@wdr.de. Das, auch vielen Dank. Das kann ich dir anbieten, Steffi, weil so von Psychologenseite und so können wir dir natürlich nicht helfen. Da muss jetzt ein Arzt dran. Ja, das ist sehr lieb von dir, Domian. Das war auch der Grund für meinen Anruf, dass das vielleicht irgendjemand hört, wo sagt, ach, da kenne ich was. Und genau. Hilft mir vielleicht. Das wäre super. Genau. So machen wir es. Wir sammeln jetzt die Informationen, die vom Publikum kommen und dann reichen wir das an dich weiter, melden uns bei dir in den nächsten Tagen. Okay, vielen lieben Dank, Domian. Liebe Steffi, alles Gute wünsche ich dir. Und wir drücken die Daumen, wir melden uns. Dankeschön. Tschüss, ciao. Tschüss. 1.24 Uhr. Andreas ist hier. Andreas ist 41. Guten Morgen, Andreas. Moin, moin. Hallo, Andreas. Um was geht's? Mein Thema ist Pep Play. Pep Play? Pep Petplay. P-E-T-P-L-A-Y. Was ist das? Das ist eine Spielart des BDSM. Und zwar geht es darum, dass der submissive Teil, also der unterwürfige Teil, die Rolle eines Tieres annimmt. Ah! Hm? Ja, ich weiß. Soweit klar? Habe ich schon mal gehört. Hatten wir, glaube ich, in der Sendung auch schon mal. Ja? Ja. Bekommen. Ja. Ja, und bist du der unterwürfige Teil? Ich bin der dominante Teil. Der dominante Teil. Der dominante Teil ist dann aber Mensch. Ja, der dominante Teil ist Mensch. Und der andere Teil nimmt die Verhaltensweisen eines Tieres an. Richtig. Auf welche Art von Tieren stehst du? Das ist unterschiedlich. Also ich hatte jetzt, ich bin in einer offenen Beziehung, Spielbeziehung, könnte man sagen. Sie ist eine Katze. Mhm. Also er nimmt die Rolle einer Katze an. Ja. War aber auch schon mit, ich persönlich habe auch eine Tierperson sozusagen in mir. Ich bin von der Tierperson her ein Wolf, Hund, Mischling. Aber dann in der dominanten Form. Aber in der dominanten Form, genau. Ja. So, wenn jetzt Wolf und Katze zusammenkommen, ist es ein explosives Gemisch. Ach nee, das geht. Jetzt erklär mal bitte. Das ist jetzt ein sexuelles Rollenspiel? Nicht unbedingt sexuell. Es muss nicht unbedingt in Sex ausarten. Es kann, aber es hat schon. Aber nicht, muss nicht. Okay, aber es hat schon in so einem erotischen Thrill, hat es schon, oder? Definitiv, okay. Das Spiel mit Macht und Unterwerfung bzw. Unterordnung. Genau. So, jetzt beschreib uns das mal, die wir das nicht kennen. Ich kenne es auch nicht. Wenn jetzt du mit deiner Partnerin zusammen bist und sie schlüpft in die Rolle einer Katze. Was macht ihr dann miteinander? Was muss sie tun? Sie bewegt sich dann meistens auf allen Vieren. Außer bei Tätigkeiten, wo es halt unumgänglich ist, dass da auch steht. Was hat sie? Sie hat dann auch ihr Halsband an mit so einem kleinen Klingelglöckchen dran. Ja. Und solche Katzenohren. Mhm. Und sonst nackt. Manchmal nackt, manchmal auch noch mit Unterwäsche oder so bekleidet. Es gibt doch auch so, das weiß ich aus dem Karneval, es gibt doch so ganze Katzenkostüme. Wäre das nichts für dich? Hat sie auch eins. Hat sie auch eins? Ja, ist so, ja, so ein... Okay. Ja, so Katzenkostüm. Also entweder ein Katzenkostüm oder so, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. So, und dann? Dann geht sie auf allen Vieren, tappt sie durch die Wohnung. Mhm. Welche Befehle gibst du ihr? Ich spiele dann halt teilweise so mit ihr wie mit einer Katze, also irgendwie mit so einem, ja, mit so einem Katzenspiel, an so einer Schnur zum Beispiel, sie versucht halt dann zu fangen. Mhm. Oder oft gibt sie Töne von sich? Sie maunzt dann halt wie eine Katze. Ja. Schnurrt. ist das nicht ein bisschen albern? Ich stelle mir das gerade vor, ich könnte es gar nicht ernst nehmen. Aber ich glaube, das ist nicht die richtige Zugangsform, sich das so vorzustellen und dann nicht ernst nehmen. Also für mich ist es nicht albern. Nee, für dich ist es nicht albern, genau. Für einen Außenstehenden, der das irgendwie so sieht, der könnte irgendwie sagen, ja, die haben doch einen Knall. Ja, klar. So ist das oft bei Sex. Ja. Mhm. Aber jeden Kirchen sonst sehe ich ihn, ne? Genau. Nennst du sie dann... irgendwie gibt es einen Katzennamen, mit dem du sie ansprichst? Ich sage einfach meistens Mieze zu ihr. Mieze. Dann in der Version. Wie lange dauert so ein Spiel? Das ist unterschiedlich. Das kann schon mal einfach nur so zwischendurch mal irgendwie so ein Viertelstündchen sein, aber auch mal irgendwie den ganzen Abend lang oder sowas. Mhm. Ist halt auch stimmungsabhängig vor allen Dingen viel. Stellst du der Mieze auch Milch oder Whiskas oder was man da so geben kann? Kein Whiskas, aber wie zum Beispiel Milch in einem Schälchen oder sowas oder halt so ihre. Aber wenn man. Die Leckerlis halt irgendwie sowas, was sie gerne mag, halt stelle ich ihr dann halt irgendwo auch in einem Schälchen hin. Okay, aber du stellst ihr Leckerli hin, die sie als Mensch mag. Die sie als Mensch mag. Also meine leckere Praline oder sowas. Pralinen oder halt irgendwie... Aber steht oft, ich erhebe Einspruch. So Käse steht so besonders, den mache ich ihr dann so in kleine Würfel in so einem Schälchen. Okay, aber ich erhebe Einspruch. Das Spiel wäre ja noch echter, wenn du ihr wirklich Katzenfutter hinstellen würdest. Manche Leute gehen so weit. Siehst du? Ich nicht. Du nicht? Nee. Das geht, da ist die Grenze zu. Das ging zu weit. Nee, sie hatte mal versucht, irgendwie so rein geschmacksmäßig irgendwie am Katzenfutter probiert und sie sagte, bäh, das schmeckt nach nix. Jetzt muss ich noch ein bisschen weiter fragen. Gibt es denn dann bei euch zu Hause auch ein Katzenklo? Nein. Okay. Aber ein Katzenkörbchen, wo sie sich dann auch, wenn wir zusammen sind, auch mal drin zusammenrollt irgendwie. Da steht irgendwie so dann neben der Couch. Mhm. Ich sitze dann irgendwie im Sessel oder auf der Couch. Die sitzt dann halt neben mir in ihrem Katzenkörbchen. So, jetzt lass uns mal ein bisschen Butter bei die Fische tun. Mhm. Wenn es denn doch irgendwie sexuell wird, wie stelle ich mir das vor? Welchen Sex hast du mit dieser Katze? Ja, wie gesagt, ist halt eine BDSM-Spielart. Es ist schon was rauer. Mhm. Auch halt mit Fixierung, Bondage, Fesselung und sowas in der Richtung. Dann wird das arme Kätzchen gefesselt. Mhm, durchaus. Ah ja. Durchaus. Ja. Ist dann zum Beispiel auch eine Art Fesselung, da werden die Unterarme an die Oberarme gebunden und die Unterschenkel an die Oberschenkel. Dann kann sie sozusagen nur noch auf allen Vieren laufen. Mhm. Oder, ja. Also sehr eingeschränkt. Zum Beispiel, ja, ziemlich eingeschränkt. Mhm. Und auch dann bietet sich halt das auch für halt so Doggy-Style-Positionen halt an. Mhm. Beim Sex. Aber das entscheidest du. Ob du, das entscheide ich. Da hat sie gar keinen Einfluss drauf. Du entscheidest, ob Sex oder nicht Sex. Nein, das entscheiden wir beide. Also wenn einer von uns halt irgendwie keinen Bock auf Sex hat oder halt gerade nicht in der Stimmung ist, dann ist halt Sex ausgewogen. Ist nicht. Okay, Katzen sind ja launisch, die können sich ja dann verwehren. Oh ja. Übrigens, Zwischeninformation, falls jemand gerade zugeschaltet hat, das ist ein Rollenspiel zwischen zwei Menschen auf der Basis klarer Freiwilligkeit, also keine empörten Briefe jetzt schreiben. Das ist definitiv, ja. Es ist definitiv im gegenseitigen Einvernehmen, in diesem, wie man so schön sagt in der BDSM-Szene, safe, sane, consensual, also sicher, geistig gesund und im gegenseitigen Einvernehmen. Sehr gut, so muss es sein. Das ist auf jeden Fall, alles andere ist No-Go. Okay, Andreas, wenn du dann in der Rolle des Wolfes bist, wie siehst denn du dann aus? Richtest du dich dann auch so her? Nein, also ich trage da mein Fell mehr oder weniger auf der Innenseite. Also auf der Innenseite? Das äußert sich eher in meinem Verhalten. Ach so. Ich habe dominante Verhalten, aber auch durch einen ausgeprägten Beschützerinstinkt. Mhm. Und auch halt... Ich verstehe, du... In den Wesenszügen. In den Wesenszügen, also du verkleidest dich nicht als Hund, oder? Ich verkleide mich nicht, nein. Was hast du denn überhaupt bei solchen Spielchen selbst an? Ich trage meistens eher sowieso schwarz. Jetzt bei solchen Spielchen, da trage ich halt schon mal irgendwie eine schwarze Lederhose oder sowas und ein T-Shirt einfach meistens. Ja. Also relativ casual. Aber schon ein bisschen stilvoll, also mit Adiletten machst du es nicht. Nee, auf. Sag mal, das ist ja nur schon eine ungewöhnliche Form des Miteinander Umgehens. Das ist nicht alltäglich, genau. Ja. Du bist 41 Jahre alt. Mhm. Seit wann machst du das? Wann hast du es entdeckt, dass du sowas magst? BDSM allgemein, so fing es an in der Mitte der 90er und mit dem Petplay, das ist so jetzt so... Da bin ich auch durch eine Bekannte, Bekannte könnten sagen, wir hatten mal was miteinander, aber auch nur locker. Mhm. Und sie hat dann irgendwann mit so Katzenohren und so einem Katzenhalsband mit Bimmelglöckchen. Das hat sie scharf gemacht. Ja. Und da hat irgendwie mein Interesse geweckt und hey, ja. Hat er dann Klick gemacht. Ja. Ja, ist ja interessant, dass man dann Dinge macht, die man vielleicht vor 20 Jahren völlig bescheuert gefunden hätte. Man entwickelt sich. Ja, es entwickelt sich. Ja, das stimmt. Gibt es noch ein Tier, eine Tierart, die du gerne mal befehlen würdest? Also ich hatte schon mehrere Tierpets so in der Art. Also ich hatte mit meiner jetzigen Spielpartnerin, sie ist eine Katze. Hm. Ich, muss ich dabei sagen, ein Bi hatte auch schon einen Doggy, mhm. Also einen männlichen. Ja. hatte auch schon mal, es gibt da wirklich bei den Tierpersönlichkeiten, die Leute annehmen, auch sehr Exotisches. Ja, das wollte ich gerade fragen. Man kennt heute Drachen? Drachen, ja, die gibt's Drachen. Ja gar nicht. Ja, ja, es gibt auch welche, die identifizieren sie als Drache. Gibt's auch Kängurus? Mir ist persönlich noch keins begegnet, aber... Ja, Drachen, okay, das ist so Fantasy dann mit dem Drachen, genau. Ja, klar, ja. Genau. Füchse, ja klar, Fuchs kann ich überhaupt nicht sagen. Schlange sicher auch, oder? Schlangen, ja, gibt's auch, die halt eine Reptilienpersönlichkeit haben. Gibt's auch Schweine? Ja, definitiv. Die gibt's auch. Pie, was auch sehr bekannt ist, was du vielleicht auch schon mal von gehört hast, ist Pony Pie. Ja, nee, ist mir nicht, ich bin da nicht so... Die Leute fühlen sich als Pferd oder als Pony. Ach natürlich, doch. Ich merke mir diese Worte nicht so richtig. Gedacht, dass das klar. Ist, also. Aber kann es auch schon mal sein, gut, der Drachen geht so in die Richtung, dass die Leute Vögel sein wollen? Ich kenne auch jemanden, der empfindet sich als Vogel. Ja. Als großer Vogelstrauß. Das ist schon eine verrückte Welt. Mensch, Andreas, schön, dass du uns ein bisschen Einblicke gewährt hast in dein Leben. War interessant. Also glaube ich, dass so viele Leute gar nicht so kennen. Aber das zeigt mal wieder, das sage ich auch immer wieder, wie unfassbar facettenreich Erotik, Beziehungen und Sexualität ist. Es gibt nicht schwarz-weiß, es gibt nicht schwul, hetero, es gibt tausend Facetten und Spielmöglichkeiten. Lieber Andreas. Jeder so, wie er mag, solange das Ganze halt zwischen zwei... Ja. erwachsenen Leuten im gegenseitigen Einvernehmen abläuft. Da ist alles erlaubt. Eben. Ja, das finde ich auch. Andreas, danke für den Anruf und viel Spaß. Bunt ist das Leben und granatenstark. Ja. Viel Spaß und alles Gute. Ja, ich danke dir. Tschüss, ciao. Eine super Sendung. Danke sehr, tschüss. Viel Spaß noch dabei. Danke, ciao. Und hier ist die Inge. Inge ist... hier. Ja, Inge, 62, guten Morgen. Hallo Domian. Ich musste jetzt lachen. Wäre das auch was für dich? Nein. Nee. Absolut nicht. Aber es ist so. Das Leben ist bunt und facettenreich. So. Und wir solange es niemandem schadet. Und wir haben hier in Köln ja den schönen Spruch, jeder Jeck ist anders. Genau, ja, so ist das. Das verstehst du. Du kommst, ich höre so an deiner Stimme eher aus Ostdeutschland. Ich komme aus Thüringen. So, siehst du, ich hab's doch gehört. Aber jeder Jack ist anders, versteht man in Thüringen auch. Aber. Na, super. Ich kenne auch Köln, ich habe in Dortmund gewohnt, ich habe in Hagen gewohnt. Dann kennst du das ja alles. Ich kenne Deutschland von oben bis unten, von rüber und über. Sehr gut. Liebe Inge, weswegen hast du angerufen? Ich rufe an, weil, es ist seit 26 Jahren. Vor 26 Jahren war ich in Prag in der Botschaft. Oh. Ich hatte von der ganzen DDR die Nase schon lange voll. Mhm. Und du bist in die Botschaft. Du bist in die Botschaft geflohen. Wir sind in die Botschaft geflohen. Da waren ja damals meine Tochter. Da waren ja damals, ich schätze, ich glaube, um die 4000 Menschen in dieser kleinen Botschaft. Ja, 3000. Oder, na gut, aber das Wahnsinn. Waren keine 4000. Na gut, aber es wird immer viel draus gemacht. Gut, aber 3000 ist ja auch wahnsinnig viel. Man muss dabei gewesen sein. Und wenn man sich früh um 4 an die Toilette anstellen muss, um 6 mal pinkeln gehen zu können, das sind schon Erlebnisse, die muss man ganz einfach mal mitgemacht haben. Wie warst du überhaupt in diese Botschaft gekommen und reingekommen? Also unsere Kleinfamilie, also mein Mann, Tochter und ich, wir hatten 1986 einen Ausweisantrag gestellt, weil wir mit den ganzen Verhältnissen wirklich nicht mehr zufrieden waren. Der ist natürlich abgelehnt worden und die ganzen Sachen, die man da mitgemacht hat. Im September 86 ist mein Mann tödlich verunglückt. Dann waren wir alleine. Ist er wirklich tödlich verunglückt oder hat die Stasi was dran gedreht? Nein, das war bei meinem Vater so. Aha. Das war im Vorgespräch. Mein Vater ist 61 in Bezug auf das, was den Mauerbahn betrifft. Ist er erschossen worden? Oder? Nein, das war ein sehr schöner fingierter Unfall. Wie schrecklich. Das heißt, ihr habt wirklich in der Familie Schlimmes erlitten in der DDR-Diktatur. Ja. Mhm. Ja. Und deshalb habe ich es auch in Anführungsstrichen geliebt, bis zum geht nicht mehr. Und als das um unsere Tochter ging, dass sie auch keine Möglichkeit hatte, ihr Leben oder dass sie aus ihrem Leben was machen konnte. Mhm. Da war bei mir Schluss Aussense. Wie viele Leute sind... Also ich konnte kein Abitur machen, ich konnte nicht studieren und so weiter und so fort, weil das alles parteiabhängig war. Und da ging es nicht um die Leistung oder das, was du gekonnt hast oder was du... und das ist das, was mich am meisten angestunken hat. Mhm. Ja, ob ich jetzt eine Banane zu kaufen kriege oder eine Apfelsine, das war mir im Grunde genommen... Schied egal. Es ging um die Freiheit. Es geht darum, aus dem Leben was zu machen. Nach seinen Möglichkeiten was draus zu machen. Und diese Schranke, die war sehr, sehr eng. Wie viele Leute, wie viel wart ihr, die ihr dann Richtung Prag geflohen seid? Ich bin mit meiner Tochter alleine. Ich habe eine Bekannte mitgenommen, die wollte meinen Trabi haben. Mhm. Und die ist dann mitgefahren, dass er eben den Trabi kriegte. Ging das denn so einfach, über die Grenze zu kommen, DDR, in die damalige, wie hieß es damals, Tschechoslowakei? Tschechoslowakei. Ging das so einfach, darüber zu kommen? Das war ja ohne Visa möglich. Mhm. Und wo wir über die Grenze gekommen sind, wir hatten ja nur zwei Taschen, ein paar Kleidungsstücke drin. Unten drin dann noch Geburtsurkunde und so, was man halt braucht. Und wo wir über die Grenze sind, der erste Parkplatz, der war unser. Wir haben uns umarmt, wir haben es geschafft. Wir sind zumindest aus diesem Staat raus. Hattet ihr Sorgen, dass man euch doch noch an der Grenze festhält? Ja, nicht sicher. Ja, sicher. Denn in der Zeit waren die ja schon alle alarmiert. Die DDR-Behörden. Ja. So, jetzt wart ihr, jetzt machen wir mal einen Sprung, ihr wart in dieser Botschaft. Diese Botschaft ist ja weltberühmt geworden durch den großen Auftritt von Hans-Dietrich Genscher, der gar nicht seine Ansprache, der stand ja auf einem Balkon, er wollte sagen, heute ist ihre Ausreise genehmigt worden, konnte ja gar nicht mehr aussprechen, ihr jubelten alle. Hast du Genscher persönlich auch gesehen? Ja. Wie war das für eine Stimmung? Das sieht im Fernsehen immer ganz spektakulär aus. Wie hast du es empfunden? Totale Freude. Mhm. Also wir waren um 5 oben noch an den Zaun. Wir hatten ja die 4 Wochen, die wir in der Botschaft waren, kein Bett, nichts. Wir waren nur auf dem Bein oder mal auf eine Stufe gesetzt. Oder wenn wir mal in ein Zelt kamen, da konnte man sich mal auf ein Bett setzen. Wir waren nur auf dem Bein. Das heißt, 4 Wochen lang. Und man hat Sekundenschlaf gehabt. Man hat überhaupt im Grunde genommen keinen Schlaf gehabt. Nur ohne Schlaf geht es ganz einfach nicht. Umso erleichternder war das wahrscheinlich, als Genscher das gesagt hat. Und wir sind Nachmittag um 5 raus, dass irgendwie durch die Botschaft Genscher kommt. Und da sind wir hoch an den Zaun, wo eben auch immer Leute waren, wo eben die Information lief. Und ja, Genscher kommt. Und dann alles auf den Hof. Wir standen da wie die Ohrgepfeifen. Und dann wurde ja gewartet bis 19 Uhr. Ja, dann wurde ein Scheinwerfer. Dass das live in Nachrichten übertragen werden konnte. Und ja, dann stand Genscher und Salters auf dem Balkon und haben uns eben die Botschaft, ihr kommt hier raus. Ihr habt's geschafft. Ich glaube, da heult man doch vor Glück, oder? Das war Wahnsinn. Ja. Wir haben, man hat Menschen umarmt, die würde man im normalen Leben nie umarmen. So, jetzt war wir sind uns alle um den Hals gefallen. Das glaube ich. Das war jetzt eine ganz große Sache. Aber vor euch stand ja noch ihr seid ja mit dem Zug gefahren, eine Zugfahrt wiederum durch die DDR. Ja. Was war das für ein Gefühl? Da haben ja alle gezittert mit euch mit. Wir alle haben mit euch mitgezittert. Hoffentlich lässt die DDR, die Behörden der DDR, die Leute auch durchreisen in die BRD. Was war das für ein Gefühl, in diesem Zug zu sitzen und durch die DDR zu fahren? Domian, das muss ich dir sagen. Also erstmal waren ja Frauen und Kinder. Mhm. Meine Tochter war damals schon 16. Also war ich nicht Frau mit Kind, sondern es war ja erwachsen, im Grunde genommen. Mhm. Und weißt du, was ich da gemacht habe? Ich sah eine junge Frau, die hatte einen kleinen Jungen, der war so 3-4 Jahre alt. Mhm. Die hatte so einen blauen Müllsack, da hatte sie ihr Hab und Gut drin. Mhm. Und da habe ich sie gefragt, ich sage, wie heißt du? Und sie sagte mir ihren Namen und ich möchte mich so gerne daran erinnern. Ich möchte wirklich gerne wissen, was aus dieser Frau geworden ist. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich gesagt, pass mal auf, ich bin die Inge und wir sind Geschwister und wir wollen zusammen hier raus. Sie hatte ja ein kleines Kind. Mhm. Und somit sind wir mit dem ersten Zug in der Nacht durch die DDR gefahren. Hattest du Angst? Angst. Ach, Angst ohne Ende. Ohne Ende, denn die hätten den Zug anhalten können und euch alle verhaften können. Das wäre möglich gewesen. Die hätten alles machen können. Mhm. Aber wie durch ein Wunder haben die euch durchgelassen? Ja. Sensationell. Sehr gut, das war die Abmachung. Das war die Abmachung und... Da haben wir Genscher, also habt ihr Genscher sehr viel zu verdanken. Unheimlich viel. Nun waren heute so Umfragen zu lesen, dass viele Deutsche diesen Jahrestag irgendwie fast schon ein bisschen nervig finden. Was sagst du dazu, dass man das jetzt heute so feiert? Weil es übertrieben wird. Wie meinst du das mit der Übertreibung? Es wird übertrieben, es wird etwas dargestellt, was eigentlich gar nicht so ist. Wie meinst du das? Wie ich das meine. Ich habe 23 Jahre im Westteil Deutschlands gelebt und gearbeitet. Mhm. Ich habe sehr viele Menschen kennengelernt und alles drum und dran. Jetzt lebe ich seit 3 Jahren wieder in meiner alten Heimat. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schockiert über die Meinung auch, die da so herrschen. Welche Meinung herrscht denn da? Dass die DDR... Die im Westen sind die haben es besser und wir im Osten, wir sind nur die Doofen und... Ach so. Diese ganze kleinkarierte Scheiß. Mhm. Und ich mir sowas von auf den Kranz. Könnt ihr mir auch vorstellen, dass dir sehr auf die Nerven geht, so diese DDR-Nostalgie? Ja. Mhm. Ja, das ist das. Und es wird ja in den Medien auch geschürt. Ja. Und wenn jetzt hier so eine heile Welt und ach, und wir sind ein Deutschland und so, ich kann es auch nicht mehr hören. Aber trotzdem wollen wir froh sein, dass alles so gekommen ist. Und es wird sicher noch eine Weile dauern, ehe das komplett sich normalisiert hat. Aber es ist ja ein ganz großes Glück, dass sich alles entwickelt hat in diese Richtung. Das ist richtig so. Liebe Inge. Das ist wirklich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war eine harte Zeit, aber es war eine Zeit, die mir auch sehr, sehr viel gelehrt hat, die mich weitergebracht hat, wo ich sagen kann, ich konnte meiner Tochter, dass die ihr Gymnasium, also ihr Abitur machen konnte, dass sie ihr Studium machen konnte und so. Das konnten wir alles beide schaffen. Liebe Inge, ich fühle mich ganz geehrt, dass ich einen historischen Zeitzeugen hier in der Sendung habe. Eine Frau, die in Prag in der Botschaft dabei war. Finde ich ganz toll. Und ich freue mich sehr, dass du angerufen hast und uns das erzählt hast. Das sind wertvolle Informationen und Gespräche, das von jemandem aus erster Hand zu erfahren. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich finde das auch sehr wichtig, dass, weil so viel verschroben wird. Mhm. In was da so erzählt wird, das stimmt ich glaube, doch überhaupt nicht. Ich glaube, Inge, wir könnten über Deutschland und Deutschland jetzt 2-3 Stunden noch plaudern. Leider geht uns die Zeit... Können wir jetzt tagelang plaudern, ja, natürlich, genau. Leider geht mir die Zeit ein bisschen flöten. Aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du angerufen hast. Und herzliche Grüße nach Thüringen und alles Gute wünsche ich dir. Ja, und ich dir auch und bleib weiter so. Und ich bewundere dich wirklich, wie du, das ist das, was ich immer an dir bewundere, wie du von ein Extrem ins andere das so gut meisterst und vielen Dank. Den Menschen wirklich, das finde ich alles bewundernswert. Ich danke dir vielmals, Inge. Alles Liebe wünsche ich dir. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Ich dir auch. Tschüss. Und wir haben jetzt 1.50 Uhr. Das ist Hanna-Zeit. Hanna ist 17. Guten Morgen, Hanna. Guten Morgen, Domian. Hallo, Hanna. Liebe Hanna, was ist dein Thema? Also ich gehe in 2 Wochen wahrscheinlich in eine Klinik, weil ich an einer Störung leide. Eine was? Und zwar habe ich Bulimie. Ich habe eine Essstörung, genau. Eine Essstörung. Ja. Du hast Bulimie. Ja, seit... Wie lange denn schon? Also das erste Mal übergeben habe ich mich, ich glaube, das war im September 2012. 2012. 5 Jahre ungefähr. Ja, wirklich. Die Zeit vergeht so schnell, das ist erstaunlich. Wie viel wiegst du denn heute? Ich wiege 40 Kilo ungefähr. Und ja, das ist 40, halt 40 für 1,70 Meter ist das nicht so viel. Nee. Wie viel Mal am Tag erbrichst du denn? Das hat sich von 3 Mal ungefähr jetzt raufgesteigert bis teilweise 6 oder 7 Mal. Und wie viel nimmst du dann jeweils zu dir? Das ist schon teilweise echt viel. Also viele Außenstehende können gar nicht nachvollziehen. Jemand, der so leicht ist, sagt, dass die Person dann viel isst, aber es ist teilweise so ein... Sag doch mal ein Beispiel, damit man sich so das vor Augen macht. Ja, das ist teilweise schäme ich mich da von mir selber. Ne? Also eine ganze Packung Nudeln, dann manchmal muss ich mich dann noch übergeben, damit ich überhaupt weiter essen kann. Mhm. Also okay, wir waren jetzt bei eine ganze Packung Nudeln. Ja, lass uns mal ein bisschen aufzählen. Ja. Und dann noch vielleicht ein halbes Brot, also dann Brot und manchmal auch 2 Packungen Gnocchi, also diese Kartoffelknödelchen und Schokolade, manchmal 400 Gramm, manchmal 500 Gramm. Mhm. Das ist variabel und hängt auch ganz davon ab, was ob gerade jemand zu Hause ist oder nicht. So, wenn man das jetzt 4-mal am Tag macht, 5-mal am Tag macht, geht das ja auch rasant ins Geld. Diese ganzen Lebensmittel müssen ja angeschafft werden. Wie finanzierst du das? Also eigentlich gebe ich so gut wie mein ganzes Taschengeld nur für Lebensmittel aus. Aber da musst du sehr viel Geld ausgeben. Da geht ja, was du an einem Tag frisst und kotzt, man muss es ja so ausdrücken, da können manche einen ganzen 2 Wochen von leben. Ja, genau, also wie viel Taschengeld bekommst du denn? 60 Euro im Monat, Spar- und Taschengeld bekomme ich von meiner Uroma überwiesen, ein Teil davon auf mein Sparkonto und das andere halt dann zum... Also es gibt mehrere Quellen. Ja, also... Und du lebst noch zu Hause? Ja, genau. Und von meiner Mutter bekomme ich kein Geld. Ich bezahle das im Prinzip meine ganzen Fressanfälle. Gehst du denn dann auch an den Kühlschrank der Eltern, der Familie und frisst da auch raus? Eher weniger, weil es mir echt schon sehr unangenehm ist, wenn dann mein Stiefvater nach Hause kommt und dann den Kühlschrank aufmacht und dann seufzen muss, weil dann schon wieder irgendwas nicht darf, was er essen will. Mhm. Und ich habe halt das große Glück, dass mir kein Fleisch schmeckt und dass das dann wenigstens... Also die Fleischwurst bleibt liegen. Und ja. Und die Brühwurst, genau. Die isst du nicht. Aber deine Eltern wissen Bescheid, dass du das machst. Genau. Die wissen auch die Ausmaße. Ja, genau. Und wie ist denn das? Manchmal sprechen sie mich darauf an, aber meistens ist denen das auch zu nah einfach. Ich stelle mir das gerade vor, du sitzt in deinem Kinderzimmer und stopfst dir den Bauch voll und dann irgendwann gehst du zur Toilette und erbrichst dich. Hast du da nicht ein Schamgefühl, dass die anderen das irgendwie mitkriegen, die Geräusche, die da entstehen? Es geht so. Also es ist eigentlich eher nicht, weil wir haben zwei Badezimmer und ja. Sehr luxuriös, das heißt, da kriegen die Eltern das gar nicht so mit. Ja, also so luxuriös ist das jetzt auch nicht. Also ich wohne jetzt nicht in einem mega tollen Haus, also es ist schon eher ein Baustellenhaus, bei mir so gebastelt immer hier und da, aber es ist halt, ich wohne ja halt eher im hinteren Teil des Hauses. Okay, da kriegen die das nicht halt so unbedingt mit. Ja, genau. Gehst du noch zur Schule? Ja, momentan bin ich krankgeschrieben bis zum Klinikaufenthalt. Mhm. Und jetzt habe ich auch, sind ja auch Ferien jetzt in Nordrhein-Westfalen und jetzt kommt die ganz große Frage, Hanna, die du dir wahrscheinlich auch schon tausendmal gestellt hast. Warum machst du das? Ja, wenn ich das wüsste, dann wäre es wahrscheinlich auch wesentlich leichter, daran zu arbeiten und das zu ändern. Hast du eine Ahnung? Hast du eine Spur? Ja, ich habe grobe Richtungen, an die ich, in die ich forschen sollte, wahrscheinlich. Und zwar, meine Kindheit war nicht unbedingt sehr leicht. Meine Schwester hat mit 13, 14, ziemlich stark Borderline bekommen, also war natürlich schon vorher, aber da habe ich erst wirklich dann mitbekommen, dass sie sich selbst verletzt und das war echt ein prägender Abend, da war ich allein mit ihr, sie hatte viel getrunken und ich habe halt auf sie gewartet, wir wollten Mädchenabend machen und dann kam ich in ihr Zimmer und ich hatte so einen komischen Augenblick. Ich dachte, hoffentlich hat sie jetzt sich nicht selbst verletzt oder sich umgebracht oder was weiß ich. Das kam mir so vor wie in einem Tatort abends. Und ich bin in das Zimmer reingekommen und sie saß da total betrunken und aggressiv und dann hat sie sich das Bein aufgeschnitten und überall war Blut und ich, das war wirklich, erst da habe ich begriffen, was es heißt, wenn man wirklich paralysiert ist, wenn man nicht fähig ist zu sprechen oder sich zu bewegen. Und sie hat mich dann nur angemotzt. Was? Was willst du? Wie alt warst du denn da? Ich glaube, da war ich 10. Ja, das ist ein wahnsinniger Schock, wenn man als 10-jähriges Mädchen dann die blutüberströmten Beine von der Schwester sieht. Das ist sicher ein Mosaiksteinchen in deiner Geschichte, was dazu geführt hat, dass du jetzt so krank geworden bist. Warst du denn eigentlich schon mal in einer Klinik? Ja, genau. Und das war die Klinik, in die ich jetzt auch wieder gehen werde. Die ist in Hessen. Das ist eine Kurklinik. Mhm. Und die hat mir eigentlich auch schon sehr gut geholfen. Es hat mir sehr gut gefallen. Wie lange ging es denn danach gut? Ein halbes Jahr ungefähr. Immerhin. Ja. So, in die Klinik gehst du jetzt wieder. Du hast dich da gut aufgehoben gefühlt. Das heißt, die haben Zugang zu dir. Das ist eine gute Voraussetzung. Ich kann dich wirklich nur beglückwünschen, dass du diesen Schritt nochmal machst. Denn das ist die einzige Chance für dich, aus dieser Höllenkrankheit rauszukommen. Und wenn man auch schon mal dann einmal gescheitert ist, dann muss man es nochmal versuchen. Und vielleicht sogar irgendwann nochmal. Aber man kann es nur schaffen, indem man es immer und immer wieder versucht. Das finde ich eine sehr gute Entscheidung, Hanna. Das Wichtige ist ja auch, dass ich diesmal die Entscheidung wirklich selber getroffen habe. Niemand drängt dich. Ja, genau. Mhm. Wie lange wirst du in der Klinik bleiben? Voraussichtlich zwischen 8 und 12 Wochen. Naja, das ist eine lange Zeit. Aber das ist eine gute Zeit, um dann auch richtig was unternehmen zu können. Ja, auf jeden Fall. Meine liebe Hanna, du hörst, die Musik läuft im Hintergrund. Das heißt, ja, die Sendung ist gleich rum. Die Sendung ist Ende. Ich freue mich, dass wir beide uns kennengelernt haben, wenn auch nur übers Telefon. Und ich drücke dir die Daumen, dass dieser Klinikaufenthalt gut wird und dass du es danach schaffen wirst, ganz aus der Krankheit rauszukommen. Ja, vielen Dank. Alles Gute. Tschüss. Ja, gleichfalls. Tschüss. Danke, tschüss. In der Technik heute Nacht Dennis Eickmeier. Morgen sind wir auf der da. 1 Uhr Radio ist live. 1 Uhr wieder Fernsehen in der freien Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Bis dahin. Tschüss.